Zitternd legte Glenn Bells nur die Pistole auf die Kommode. Zu seinen Füßen lag Toni Dunkelwelt, der noch immer das große goldene Schwert umklammert hielt. Ein dünnes Rinnsal Blut sickerte aus seinem Mund und lief über die Wange auf den handgewebten Teppich, der den Plastikfußboden bedeckte. Nun kam Dr. Bubble angerannt, der den Schuss gehört hatte. Keuchend hielt er inne, als er auf der Veranda Bert Kosslers Leiche entdeckte. Er drehte den alten Mann auf den Rücken, inspizierte die Schwertwunde. Und dann sah er Bells nur in Tonis Zimmer stehen und den Körper des Jungen auf dem Boden. »Ich habe ihn erschossen«, sagte Bells nur. In seinen Ohren dröhnte noch der Knall. Er hatte eine uralte Bleigeschosspistole verwendet, Teil seines Sammelsuriums aus zahllosen brauchbaren und unbrauchbaren Dingen, das er stets mit sich führte. Er deutete auf Kosler. »Sie sehen ja, was er dem alten Bert angetan hat.« »Und der wollte Sie auch erstechen?« »Ja.« Belsnur zog sein Taschentuch heraus und schnäuzte sich. Seine Hände zitterten. Ihm war elend zumute. »Es ist furchtbar, einen so jungen Menschen umbringen zu müssen. Aber er hätte mich sonst erwischt und dann hätte er Sie und Mrs. Rockingham getötet.« Der Gedanke, dass jemand der wundervollen alten Dame etwas zuleide tun könnte, mehr als alles andere rechtfertigte das seine Tat. Er konnte wegrennen, Bubble auch, Mrs. Rockingham nicht. Offensichtlich hat ihn Susie Smarts Tod endgültig in den Wahnsinn getrieben, zu einem Bruch mit der Realität geführt. Ohne Zweifel fühlte er sich schuldig. Bubble betrat Tonis Zimmer, bückte sich und hob das Schwert auf. »Ich frage mich nur, woher er das hier hat. Ich habe es noch nie gesehen.« »Er war ja immer schon kurz vor dem Überschnappen. Diese verdammten Trancen. Vermutlich hat ihn Gott befohlen, Bert zu töten.« »Hat er noch etwas gesagt, bevor sie abdrückten?« »Ja, er sagte, ich habe den Formenzerstörer getötet. Und er deutete dabei auf Bert.« Belsnur zuckte mit den Achseln. »Bert war sehr alt. Sein Körper war, weiß Gott, vom Formenzerstörer gezeichnet. Mich schien Toni zwar zu erkennen, aber er war völlig wahnsinnig. Er redete lauter Unsinn. Und dann griff er nach dem Schwert.« »Hm. 4 Tote jetzt. Vielleicht sogar mehr.« »Mehr? Was meinen Sie damit?« »Die anderen, die heute Morgen die Siedlung verließen. Maggie, Fraser, Seth und Mary Morley.« »Ach, mit denen ist bestimmt alles in Ordnung.« Doch Belsnur glaubte seinen eigenen Worten nicht. Also fügte er harsch hinzu. »Nein, vermutlich sind sie alle tot. Alle 7.« »Beruhigen Sie sich, Belsnur. Ist diese Pistole noch geladen?« »Ja.« Belsnur griff nach der Waffe, leerte das Magazin und gab Bubble die Patronen. »Hier, behalten Sie die. Was auch immer passiert, ich werde niemanden mehr erschießen. Auch nicht, um einen von uns oder uns alle zu retten.« Erschöpft ließ er sich auf einen Stuhl fallen, zog mit zittrigen Händen eine Zigarette hervor und zündete sie an. »Wenn es eine Untersuchung geben sollte«, sagte Bubble, »werde ich gern bezeugen, dass Toni Dunkelwelt ein psychiatrischer Fall war. Aber ich kann nichts über den Mord an Bert sagen oder seinen Angriff auf Sie. Das alles haben Sie mir erzählt. Doch ich glaube Ihnen natürlich.« »Es wird keine Untersuchung geben.« Das stand für Bells nur außer Zweifel. Er wusste es einfach. »Außer eine Postume. Wenn niemand von uns mehr aussagen kann.« »Führen Sie nicht eine Art Logbuch, Belsnur?« fragte Bubble. »Nein.« »Das sollten Sie aber.« »Okay, aber jetzt lassen Sie mich verdammt nochmal in Ruhe.« Von seiner eigenen Wut überrascht, starrte Belsnur den Arzt an. »Haben Sie kapiert?« »Ja, tut mir leid«, erwiderte Bubble kleinlaut. »Sie und ich und Mrs. Rockingham, wir sind womöglich die Einzigen, die noch leben.« »Dann sollten wir sie suchen und bei ihr bleiben, damit ihr nichts passiert.« Belsnur nickte. »Ja, Sie bewachen Mrs. Rockingham und ich durchsuche Russells Kapsel. Schon als Sie und Morley ihn gestern Abend herbrachten, war er mir nicht geheuer. Er hatte so etwas an sich, als würde er uns etwas verschweigen. Hatten Sie nicht auch den Eindruck?« »Das kam nur daher, dass er gerade erst angekommen war.« aber bei Ben Tall Chief hatte ich kein derartiges Gefühl. Und bei den Morleys auch nicht. Abrupt erhob sich Bells nur. Wissen Sie, was mir eingefallen ist? Er könnte den Satelliten vor uns aktiviert haben. Das wäre eine Erklärung für den Ausfall danach. Ich denke, ich werde mir den Transmitter in seiner Kapsel mal genauer ansehen. Genau. Zurück zu dem, was mir vertraut ist, dachte er. Zu etwas, wo ich mich nicht so einsam fühle. Er ließ Bubble stehen und ging auf das kleine Landefeld und die Kapseln zu. Er sah sich nicht um.